My style is the best, and so I challenge you. My style is the best, and so I challenge you. My style is the best, and so I challenge you. Freaks, it's time for some German live tech. For more stuff, visit facebook.com. It's time for some German live tech. For more stuff, visit facebook.com/Savipop Life. Beim Beten oder auch bei einer anderen religiösen Handlung angetroffen werden, wird er unnachsichtig mit dem Tode bestraft. Sollte jemand beim Beten oder auch bei einer anderen religiösen Handlung angetroffen werden, wird er unnachsichtig mit dem Tode bestraft. Party und so sieht's in Nase auf Klo, dirty Schlappen und Hose. Ich gebe mein Bestes, um gut zu sein. I did not have sexual relations with that woman. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have Du meinst, das wäre ich? Nein. Ich bin derjenige, der bei ihm klopft. Das ist erstklassiges 100% reines kolumbianisches Koks, Ladies and Gentlemen, Disco. Nein.

Lara. Thank you. Kokain. Koks ist keine Modedroge mehr. Mode wird auf Koks gemacht, Filme wird auf Koks gemacht, Musik wird auf Koks gemacht, Fernsehen wird auf Koks gemacht, Zeitungen, Magazine, Bücher, Speisekarten werden auf Koks gemacht und auf Koks gereicht. Natürlich wird auch Werbung auf Koks gemacht und Verbrechensbekämpfung auch. Koksende Polizisten jagen koksende Zuhälter von koksenden Hur, zu denen koksende Freier gehen, und koksende Journalisten berichten darüber für ihre koksende Zielgruppe. Mich widert das an. Jedes Mal, wenn ich mich mit einer Geldschein in der Nase oder einem Teller oder einem Kugelbeutel verabschiede, wenn die Mann nicht hört, wird die Verabschiede verkürzt. Wenn die Mann nicht hört, der Wirkstoff THC hilft ihm, ein normaler Mensch zu werden. Das war Gott verdammt nicht mal ein lieber Hund, Junge. Wenn ich die Rote sehe, ist das fertig, die kleine Fotze. Letzten

Thank you. euch außerhalb jeder Legalität. Niemand auf der Welt weiß, dass ihr jetzt hier seid. Die Welt da draußen seid ihr gestorben. Orgasmus. Zani. Orgasmus. Zani. Grad. Schnittstoffe verdampfen bei ungefähr 100. Und hochwertiges Pulver, naja, das verdampft bei ungefähr 140. 130? Gut. 140? 150. Ich am Arsch 160. Ich glaube, ich stehe 170. 180. 187. Wo ist denn das Zeug her? Bevor die jungen Mädchen, die auf Geld aus sind, als Amateurinnen den Markt kaputt machen, lesen wir sie auf. Nach einer Lehre in unserem Pensionat sind sie dann so weit, dass sie für unsere Kundschaft geeignet sind. Sie werden so erzogen, dass sie die perfekten Lustobjekte werden. Mit Hilfe einer Lehrerin und zwei Mitarbeitern bringen wir ihnen bei, wie man die unmöglichsten Wünsche erfüllt. Wenn sie soweit sind, lasse ich sie einige Zeit in illegalen Stundenhotels arbeiten. Dann werden sie für viel Geld ins Ausland verkauft.

Als ich geboren wurde, war die Welt sehr viel kompliziert. Es gab eigentlich einen Räuber, Gendarm. Aber das war nichts für mich. Dann kam der Sommer der Liebe. Haschisch und LSD hielten Einzug. Drogen haben alles verändert. Man darf dabei nicht vergessen, dass diese ganze affige Drogentour eines Tages legal sein wird. Und sie werden es nicht Leuten wie mir überlassen. Nicht, wenn sie kapieren, wie viel Geld man damit machen kann. Nicht Millionen, verdammt nochmal Milliarden. Freizeitdrogen, GmbH. Es wäre schön, wenn die Welt nicht so wäre, wie sie nun einmal ist. Es wäre schön, wenn man die Augen zumachen und sich etwas ganz stark wünschen könnte, sodass es in Erfüllung geht. Doch die Wahrheit ist, das Leben ist einfach nicht so. Das Leben ist anders. Ich war Kahle und ich kann mir wieder Crystal kaufen. Dann brennt es gar nicht mehr. Dann beginnt das Leben für einen Augenblick.